Jeder Stern macht schon an der Oberfläche Halt. Glüht zwar wie bescheuert, doch im Wasser ist euch kalt. Einzig und allein, der Mond spiegelt sich in mir. Wieder leuchte ich nicht selbst und wieder trink ich Bier. Give you the moon, Barry. If I see my